Dokumentation. Geschichte meiner Selbstfindung. Eine Herangehensweise an dieses Dasein als Mensch gelte es zu finden, welche einem Raum, Material und innere Stabilität möglich macht, beziehungsweise welche diese erhalten kann. Manche sprechen da von der Struktur und meinen, dass diese alleine nur das Maß für diese elementaren Gegebenheiten sei. Das halte ich aber für falsch. Ich denke, dass eine solche Beschränkung des Gegebenen nicht zulässig sein würde. Ich finde, dass es verkehrt ist, eine Ordnung der Dinge ohne gleichwertige Berücksichtigung anderer Gegebenheiten durch eine Einhaltung einer Struktur zu verwirklichen. Der Versuch, das so zu tun, wird notgedrungen immer stärker scheitern, je weiter er fortgeschritten ist. Davon gehe ich aus eigener Erfahrung aus. Ich gebe es Ihnen hiermit nun zur Kenntnis, dass ich mich mit mancher Literatur befasst habe zu Vorzeiten. Ich habe das Gelesene zu interpretieren versucht und dabei die Unterschiede bei der Betrachtung der elementaren Dinge erforscht, wie diese von den Autoren besprochen worden sind. Sie sind nicht immer augenfällig gewesen. Aber ein eingehendes Durchdenken solcher Literatur hat manches an mir zutage gefördert, was ich bis heute bei einer inneren Schau sichten kann und den Alltagserfahrungen zuordne. Manchem wird das unnötig erscheinen, dass ich so etwas tue. Aber ich kann mein Leben alleine nur so führen, wie ich es selbst wahrnehme. Jene mit diesem Dasein verbundenen Dinge sind für mich weder einzigartig noch auf eine individuelle Weise zu verstehen gewesen. Und auch heute noch suche ich nach den eigentlichen Gemeinsamkeiten daran, welche wahrscheinlich jedermann etwas gelten können. So bin ich auf dieser Suche nach dem Sinn der Dinge regelrecht über den Begriff der Struktur gestolpert und habe ihn nicht zu fassen vermocht. Berge, Seen und Täler, das sind für einen Schwarzwälder wie mich eigentliche Strukturen. Da gäbe es auch Ebenen und Plateaus zu nennen. Selbst eine Wiese oder ein Baum entspricht meinem innerlichen Begriff einer Struktur gut. Und doch bin ich in diesem Dasein mit einem andersartigen Begriff der Struktur konfrontiert worden. Es ist nicht nur so gewesen, dass man diesem Verständnis der Struktur mein Dasein als Mensch nachgeordnet hat, man hat mich auch dazu aufgefordert, mich diesem zu unterwerfen. Das sei das einzig Richtige und führe erst zu jener Form einer Besserung meiner Dinge. Hilflosigkeit einerseits habe ich da verspürt, weil ich es nicht richtig verstanden habe, was das denn sein soll. Andererseits bin ich meinen Lehrern stets gefolgt und habe mich auf deren Modelle der Wirklichkeit eingelassen. Andere Lehrer haben mich nicht geschult. Was kann man da auch anderes tun, wenn man sich in eine Gesellschaft integrieren möchte, als den Lehrern, welche da bereit dazu sind, sich einem zuzuwenden, zu folgen?